Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Gut, dann eröffne ich die Sitzung heute am 30.04.2013 um 21.10 Uhr. Frage in die Runde, gibt es Freiwillige, die gerne die Sitzungsleitung übernehmen wollen? Dann mache ich das, dann rede ich mich ein bisschen warm. Hier in der Werte ist es kalt. Die Heizung ist wohl schon abgestellt. Wer kann denn protokollieren? Mache ich auch wieder mit, machen wir zusammen. Ja, also ich kann es ganz schwer, wenn ich hier so hin und her klicke und spreche, dann bitte noch jemand anders, der da mitmachen kann. Ja, Wutze, machst du noch mit? Woher wusstest du? Ich kenne dich doch. Gut. Bitte eintragen im Pad, die angemeldet sind. Es ist im Moment auf Public Read-Only gestellt, weil wir die letzten beiden Male halt Leute drin hatten, die da das Pad dann gelöscht hatten. Oben hochziehen zu anwesend etc. Gäste gerne auch mit eintragen und mal über die Tagesordnung drüber schauen. Wenn noch was ist, bitte dann noch eintragen unten bei Sonstiges. Sonst würde ich mal rumfragen, ist es in Ordnung, wenn wir die Tagesordnung so genehmigen für heute? Jo. So, machen wir das so. Genehmigung des letzten Protokolls vom 23.04. Das ist verlinkt, da bitte auch mal reingucken. Ich frage direkt mal nach, ob da jemand was dagegen hat, das so zu genehmigen, wie es drin ist. Dann genehmigen wir das auch. Mitgliederzugänge, Abgänge. Gibt es jemanden, der hier dabei ist, der nicht mehr mitmachen möchte? Ich wollte in dem Zusammenhang gerne kurz was sagen. Wir hatten ja am Wochenende schon kurz drüber gesprochen, Uwe. Haben wahrscheinlich auch schon einige mitbekommen, dass sich bei mir ein bisschen was geändert hat. Ich deswegen zeitlich ein bisschen gucken muss, wie ich in der nächsten Zeit so zurechtkomme. Und ich mit Uwe deshalb, eigentlich auch schon gesagt habe, dass ich denke, dass es besser ist, wenn ich meine Beauftragung als Stellvertretung erstmal abgebe, weil ich einfach noch nicht einschätzen kann, wie es zeitmäßig bei mir so aussehen wird. Der AGÖA möchte ich natürlich gerne halten bleiben, aber ich glaube, dass ich jetzt einfach einer Beauftragung so nicht gerecht werden würde und das würde ich aber wenn dann wollen und deswegen ja, möchte ich eigentlich die Beauftragung wohl gerne abgeben. Okay, ich würde sagen, notieren das. Ich glaube, Teile zumindest vom neuen Landesvorstand sind auch schon darüber informiert. Ich werde denen aber in den nächsten Tagen auch ein paar Zeilen dann schreiben, gerade auch bezüglich ÖA. Ich hatte ja letzte Woche angefangen hier mit meiner Selbstsicht der Dinge mal, da gehen wir ja gleich nochmal drauf ein. Insofern, du bist natürlich herzlich eingeladen, weiter mitzuarbeiten. Ich würde dich auch sehr gerne drin lassen in dem in dem Presseverteiler, nicht Presseverteiler, sondern in dem Pressetool, denn du hast dich da ja schon ein bisschen mal reingefuchst und hast ja einige Pressemitteilungen schon freigegeben und da würde ich dich eigentlich sehr, sehr gerne drin behalten, denn da, ich sag mal, im Zweifelsfall drüber schauen und da jemanden da haben, der auch was rausschicken kann, das fände ich schön, aber fühle dich nicht dazu verpflichtet, deswegen irgendwie besonders viel online zu sein oder so, sondern da würde ich dich jetzt erstmal nicht rausnehmen, wenn das in Ordnung ist. Ist total in Ordnung. Also für mich ist einfach nur so, dass gerade jetzt, wenn es auf den Wahlkampf zugeht, einfach, denke ich, viele Termine auch sein werden, wo auch vielleicht jemand vor Ort sein muss oder wo einfach viel auch Absprachen stattfinden müssen. Und da glaube ich, dass ich dem dann einfach nicht gerecht werden kann. Also ich mache gerne weiter. Ich mache auch gerne den Tag der ÖA weiter und alles Mögliche, was ich jetzt auch angefangen habe, mache ich gerne weiter. Aber eben, wie gesagt, so, ich glaube, dass ich gerade so diese Real-Life-Termine und so einfach jetzt nicht organisiert bekomme. Jetzt sehe ich im Chat was, Leonie, irgendwas, oder? Nee. Okay, gut. Gibt es denn Leute, die jetzt neu dabei sind und uns gerne unterstützen möchten? Auch erstmal nicht, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Und da hat jemand ja. Sollen wir noch irgendwie als Punkt sagen, dass der Radbert sich ja wohl erstmal abgemeldet hat? Ja, da hast du natürlich so gesehen recht. Ich glaube, wir haben ja unten nochmal den Punkt mit dem, wer ist für was zuständig. Wir können es aber auch hier oben machen, weil es da natürlich besser zu passt. Also würde ich hier sagen, dann schalten wir doch hier mal Radbert, schalten wir dann mal auf inaktiv. Den Extra-Tobi würde ich dann ebenso behandeln und mal auf inaktiv schalten nach seiner Mail. Ich weiß nicht, ob wir es schon gemacht haben. Das gilt natürlich eigentlich auch für den Achim, der auch noch irgendwo, glaube ich, in der Liste an der Seite zumindest mit drin steht. Der steht aber auch schon als inaktiv da irgendwo. So, dann ist natürlich die Frage, was ist mit Paki? Ich würde sagen, wir lassen ihn mal hier drin stehen. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, wird Paki auch weiter die ÖA auch aus dem Vorstand heraus mit begleiten. Ja, also insofern, wir lassen ihn natürlich mal drin stehen. Hier in den Anwesenheitsdingern einfach mal so auf Default entschuldigt. Und wenn er da ist, ist gut. Jetzt, was die sonstigen Leute angeht, sollen wir tatsächlich mal kurz durchgehen, wer auf der Liste ist. Weil es gibt ja auch die, also einmal die Seite der AGÖA selber im Wiki. Ich kann ja mal einmal die Namen gerade durchlesen, laut. Moment. Andi Rode bleibt drin, die Christina Baum bleibt drin, Carsten Niger bleibt drin, Bernd Pirat bleibt drin, der Engelbert, den können wir auch auf inaktiv setzen. Vielleicht kann den Engelbert auch jemand notieren im Pad. Den Daniel Düngel lassen wir mal drin, obwohl der auch nicht regelmäßig da ist, aber ich würde sagen, wir lassen ihn drin. Peter bleibt drin, Martin auch, Daniel Neumann, weiß ich jetzt nicht, lassen wir ihn auch mal drin. Der Kai ist heute da, als Gast hat er sich, glaube ich, eingetragen. Ist er da? Nö. Lassen wir vielleicht mal drin. Harald ist drin, Tobias ist drin, Ebi ist drin, Flokoyo müsste hier auch auf inaktiv gehen. Ich glaube, das ist schon lange, lange her. Flokoyo ist sogar jetzt so, dass er den Landesverband gewechselt hat, weil er irgendwie Studium nach Baden-Württemberg oder Beruf nach Baden-Württemberg gegangen ist. Okay, dann nehmen wir den hier ganz raus, wenn das jemand notieren kann. Wer war das? Flokoyo, F-L-O-K-O-J-O. Hätte natürlich auch direkt hier auf Bearbeiten gehen können von der... Aber das ist mir jetzt zu frickelig, dann passiert irgendwas und dann... So, dann ist der Harry Hupp. Ja, Harry Hupp war, glaube ich, einmal kurz da als Gast. Den schätze ich auch mal auf inaktiv. Der Holarius ist dabei, der Oliver ist auch da, der ist sogar heute da. Ich bin da, der Christopher ist da, Susanne ist auch da, Patrick ist heute nicht da, aber bleibt da. Die Steff ist da im Sinne von, weil sie ja im Social-Media-Team ist. Radbert dann halt mal auf, das steht aber glaube ich oben ja schon auf inaktiv. Jo. Tobias auch auf inaktiv, Volker Neubert ist da. Britta bleibt auch oben mit drin. Sami bleibt auch mit drin, die hat sich ja nur in Anführungsstrichen Urlaub genommen. Und Manfred und Captain Leto bleiben auch drin. Gut, das war die Seite. Jetzt gibt es ja noch die Seite. Bitte? Fehlen welche? Du meinst, fehlen Leute, die eigentlich bei uns drin sind, aber die ich jetzt gar nicht vorgelesen habe. Das könnte natürlich auch sein. Eben. Der Wutz zum Beispiel. Genau. Dann hat sich da hier nie nachgetragen. Dann müssen wir den Mirko mal hier mit eintragen als Mitglied. Das können die Leute, glaube ich, selbst machen, die anwesend sind. Ja, ja, aber jetzt können wir es ja mit aufnehmen kurz. Man kann nämlich das, was hier drin steht, dann einer nacheinander abhaken irgendwie dann später. Genau. Und dann würde ich vielleicht, jetzt weiß ich gar nicht, an welcher Stelle da unten der Punkt kommt. Und ob der drin geblieben ist in der Tagesordnung. Und das war diese Seite Arbeitsschwerpunkte der Mitglieder als Unterseite von dieser Seite hier. Denn da scheint nicht so viel passiert zu sein. Ich paste die mal eben, dann machen wir das nämlich direkt hier auch unter dem Punkt Mitglieder. Danke dir, Jimmy. Also die könnten wir dann abgleichen quasi zu der Öffentlichkeitsarbeitsseite, die ich eben da vorgelesen habe. Und das hier gleich behandeln. Das heißt, wenn hier jetzt noch zusätzlich Leute dabei sind, können die quasi raus und unten auch auf inaktiv geschoben werden. Da sehe ich aber, hat sich der Wutz zum Beispiel selber eingetragen und da sind so einige auch ein bisschen betroffen. Also nochmal den Hinweis für die, die es vielleicht nicht gemacht haben, auf der Seite die eigenen Daten kurz mal aktualisieren und dann würde ich das hier festhalten. Wer ist denn so Wiki-fit und könnte quasi das, was wir jetzt gemacht haben, hier bei Punkt Mitglieder zu oder Abgänge auf diesen beiden Seiten, ÖA-Seite und dieser Unterseite aktualisieren? Bis zur nächsten Woche. Wenn jetzt sonst keiner hier schreit, mache ich das. Wenn ich das nicht so richtig schaffe, lass ich mir von Vaku helfen, kriege ich hin. Gut. Dann zum nächsten Punkt, Piratenstudio Otto Brenner Stiftung. Da steht ein langer Text. Ich habe jetzt mal gerade in der Liste, die ich da als Linksammlung hingestickt habe, nachgeguckt, wer als Schwerpunkt Sozialpolitik stehen hat. Und da ist natürlich jetzt im Umfeld in Hessen selber keiner, aber eben in NRW ist Christina Worm mit dem Thema und in Thüringen ist auch der Spitzenkandidat auch zu dem Thema benannt. Genau, jetzt ist so, dass die Studie, weiß ich nicht, ob die hauptsächlich auf das Thema Soziales eingeht. Ich weiß, dass die Stiftung ja auch, glaube ich, auch durchaus so in den Bereich Wirtschaft reingeht. Also könnte das auch was in Anführungsstrichen für Mel sein. Hier steht jetzt kurz drin. Ich lese es mal vor, auch für die Leute, die vielleicht einfach nachher nachhören. Es gab eine Beschwerde ans Listenkandidaten, dass der Bundesvorstand nicht, wie versprochen, die Listenkandidaten mit ihren Schwerpunkten entsprechend voranschiebt. Konkret geht es um die Einladung zu einer Podiumsdiskussion der Otto-Brenner-Stiftung am 7.5.2013 um 19.30 Uhr in Frankfurt am Main. Ursprünglich war der Bundesbernd und der Volker Berghut, das ist der Nummer 1 Listenkandidat aus Hessen, zu dieser Veranstaltung eingeladen. Wegen Terminschwierigkeiten wurde unser Kungler, der Ex-Bundesvorstand Matthias Schrade und Julia Reda, hier drin als junge Piraten Hessen, ist jemand im Netz als Senf-Icon unterwegs und macht auch viel Europa und, glaube ich, Außenpolitik. Die wurden dazu vorgeschlagen und jetzt später auch durch die Stiftung eingeladen. Die stehen auch in der Einladung und auf der Webseite der Stiftung als Teilnehmer der Diskussion. In diesem Antrag oder in diesem Hinweis bei uns hier drin geht es weiter. Die Podium-Diskussion steht unter anderem unter dieser Thematik. Zitat, wie lässt sich angesichts der Umwälzungen des sozioökonomischen Strukturwandels und der sich beschleunigenden Internationalisierung aller Lebensbereiche die soziale und demokratische Grundverfassung unserer Gesellschaft sicherstellen? Aufgrund der Wichtigkeit dieses Themas und wie die meisten sicher wissen, Kungler hat in dieser Hinsicht keinerlei Präferenzen und Erfahrungen in Sachen Soziales einzubringen, sind hier schlichtweg die falschen Leute zu dieser Runde entsendet worden. Zudem wurde seitens unseres Bufos über die eigene Liste der Themenbeauftragten hier Soziales, gleich Thomas Küppers, sträflich hinweggesehen. Um die ganze Kiste jetzt noch ohne den Veranstaltern einen Korb zu geben und um selbst als Piraten noch das Gesicht zu wahren, sollten wir als AGÖA unserem LAFO eine Empfehlung in die Hand geben, mit der dieser sich an den Bundesvorstand wenden kann, um neue und vor allem in dieser Thematik qualifizierte Leute dahin zu entsenden. Zur Verfügung stünden zum einen Thorsten Sommer als Landtagsabgeordneter der Piratenfraktion NRW. Der hätte auch Zeit, der arbeitspolitische Sprecher im Landtag NRW ist von der Piratenfraktion und ordentliches Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Das Ganze, um einen Anreiz in beide Richtungen zu geben, die Personen nochmals zu verändern. Zum anderen, um nicht nur NRW in den Fokus zu rücken, könnte man die Zweit- oder Drittplatzierten aus Hessen dazu einladen, wobei sich unter Umständen auch unsere Melanie als Listenplatz 1 anbieten würde oder sogar Fitz, der als Sozialpolitiker vor seinem Landesvorsitz immer hervorragende Arbeit geleistet hat und als Ex-Landesvorstand auch andere Erfahrungen hat sammeln dürfen. Beide würden damit To so hervorragend ergänzen. Die Empfehlung unseres Landesvorstands sollte dahingehend formuliert werden, dass es nicht sein könne, dass unser Bundesvorstand die eigenen Beschlüsse ignoriert und keinerlei Anstrengungen unternimmt, anstatt immer nur sich selbst, auch mal die Listenkandidaten der Piratenpartei in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Zu ändern wäre demnach die Liste der zu entsendenden Personen auf Thorsten Sommer und Fitz oder Melanie oder einen der Listenkandidaten aus Hessen. Wir sollten nicht die B-Mannschaft entsenden, wenn wir über eine qualifizierte A-Mannschaft verfügen. Außerdem wollen wir kein Desinteresse an der IG Metall signalisieren. Links sind hier unten drunter dann zu den jeweiligen Seiten. Es ist so, ich habe auch mit dem neuen Landesvorstand dazu schon telefoniert und gesagt, ich mache mich da mal schlau, um zu fragen, wie es da eigentlich zu kam. Ich glaube, das wurde gestern auch so ein bisschen gefragt in der Bundesvorstandssitzung, den Bundesbernd. Der hat eigentlich gesagt, er wüsste auch nicht, wie das jetzt dazu kam, dass die beiden da hingehen, aber er hatte halt keine Zeit gehabt und der Volker aus Hessen wohl offensichtlich auch nicht. Es ist natürlich jetzt sehr kurzfristig, es ist nicht mehr so viel Zeit. Morgens war ein Feiertag, ich werde da mal ein bisschen rumtelefonieren und dann so meine Erkenntnisse dem Landesvorstand wieder zurückgeben, sodass der sich dann am Donnerstag vielleicht da an den Bufo zu melden kann. Insofern ist da quasi das, was hier in dem Punkt drin steht, schon zwischen mir und dem jetzigen Landesvorstand angesprochen worden. Und da gibt es quasi schon das als To-Do. Das könnte hier auch dann im Protokoll vermerkt werden, dass ich quasi dazu dann dem LAFO ein Feedback gebe. Also ich bitte, den Hinweis auf jeden Fall aufzunehmen, gerade im Sinne der Beschreibung, dass es um die Listenkandidaten geht, dass in der Positionierung auf jeden Fall Platz 5 NRW Christina Worm zu bedenken ist, weil sie speziell Sozialpolitik in ihren Fachgebieten als Schwerpunkt hat und eben bei Thüringen der Gerald Albe, der als Spitzenkandidat dort zur Verfügung steht, auch Sozialsystem in seiner Beschreibung hat. Darf ich mal ganz kurz dazwischen fragen, warum wir uns damit beschäftigen? Das halte ich jetzt eigentlich für gar nicht irgendwie ÖA. Also es ist nicht unser Job. Ich wurde angesprochen, also ich weiß nicht, wer es hier reinkopiert hat. Ich wurde angesprochen vom neuen Landesvorstand und ich sehe durchaus uns als AG Öffentlichkeitsarbeit, auch als die Leute und als auch mich als Presse, Sprecher auch als jemand, der natürlich die Listenkandidaten von uns und auch Leute bei uns aus dem Landesverband durchaus platziert in solchen Podiumsdiskussionen etc. Da ist es natürlich so, dass dort auch in der Regel Presse anwesend ist. Und es ist natürlich auch eine gute Übung, quasi der Öffentlichkeit gegenüberzutreten, auch wenn das dann nicht unbedingt direkt medial so stark nach außen geht. Insofern sehe ich es durchaus als Punkt hier drin. Es ist vielleicht nicht so der Kernpunkt von uns, aber es passt hier daher doch rein. Konnte ich dich ein bisschen überzeugen? Nicht so wirklich. Also ich habe das Gefühl, dass es eigentlich klar, wenn es jetzt darum geht, unsere Expertise sozusagen da einzubringen, okay, alles klar. Zwischenfrage, wo würdest du es denn ansiedeln, wenn nicht in der AGÖA? Das sollte entweder Listenkandidaten besprochen werden oder im Vorstand. Das ist eigentlich eine Sache des Bundes, der da was hinschickt. Nicht von uns. Ja, und der Bund kümmert sich nicht, deshalb habe ich es mit reingebaut. Und es ist eine Sache der AG Öffentlichkeitsarbeit, weil wir unter anderem auch mit dem Landesvorstand über die Öffentlichkeitsarbeit irgendwas machen müssen und auch unsere Landeskandidaten irgendwie vorwärts bringen müssen. Deshalb habe ich es da mit reingebracht. Ja, ich gebe dir völlig recht. Sorry, das ist eindeutig AGÖA-Gebiet. Ja, wenn alles gut läuft, muss man sich nicht einmischen. Wenn es aber nicht sinnvoll erscheint, was läuft, halte ich es für unsere Aufgabe, sich einzumischen. Jetzt NRW-Sache, dass es Öffentlichkeitsarbeit ist, möglicherweise ja, aber NRW? Ja, ganz einfach, der Bund kümmert sich nicht. Du hast doch gesehen, wie eingeschickt wird. Ein Kungler, der damit überhaupt nichts zu tun hat und keinerlei Aussagen dazu treffen kann. Und da er der Verkehrte ist und wir definitiv bessere Leute haben, muss sich irgendjemand kümmern und da reingrätschen. Und das sind wir, Punkt. Ja, volle Zustimmung. Also wir haben, ganz, weil es ja darum geht, auch unsere Kandidaten, die ja diejenigen sind, die diese Themen auch mitbearbeiten und haben. Also wie es oben ja drin steht, schon im Antrag der Küppi als sozialpolitischer Sprecher bundesweit derjenige ist, der da quasi 1:1 drauf passen würde. Und genauso Kandidaten bei uns hier aus der Liste. Insofern stimme ich da auch voll zu. ÖA wird spätestens dann, wenn wir Leute von uns hinschicken und das dann hinterher eh aufbereiten und nutzen. Und dann kann man das ja ruhig schon im Vorfeld angucken. Also den wir können gerne da reinglitschen letztendlich, okay. Aber letztendlich wäre es ja theoretischerweise keine NRW-Sache, sondern eine Bundessache, oder? Ja, ist richtig, aber das war ja genau der Hintergrund, zu sagen, der Bund macht da was, was nicht richtig ist. Und dann müssen wir halt zusammen gegebenenfalls mit dem Landesvorstand mal den Bundesvorstand darum bitten, die Sachen anders anzugehen. Und da sehe ich uns auch als diejenigen, die durchaus diejenigen auch sind, die da mithelfen und das Ganze mit... Ja, hier steht schon eine Menge drin und ich kann ja auch nachfragen, so wie ich es auch schon gesagt hatte, wie das zustande kam, auf Bundesebene, den Kontakt zur Bundesebene mal halten, da fragen, warum sind die Leute da drauf und mit der Info dann, die ich bekommen habe von den Bundes, in Anführungsstrichen, Presseverantwortlichen, dann das quasi zum Landesvorstand zurückgeben und die wenden sich dann an den Bundesvorstand. Also wir sind halt in diesem Prozess ein kleines Rädchen und sind da drin mit eingebunden und unterstützen die Leute bei uns aus NRW. Stell mal den Chef nicht klein, wir sind ein großes und ich bezweifle, dass jemand aus dem Bund Piraten die überhaupt gelesen hat, also aus der Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit. Die Otto-Brenner-Stiftung ist nicht zu verachten, das gibt selbst Presse und da sollen wir wirklich Leute hinschicken und nicht irgendjemand, weil er gerade auf irgendeinem Posten steht. Ja, wobei der Bund ist natürlich beteiligt, weil der Kungler ist Beauftragter des Bundesvorstandes auch, also von daher ist er natürlich direkt und war ja im Bundesvorstand und ist ja auch, wenn er da zurückgetreten ist, ja immer noch sozusagen einer der geheimen Bundesvorstände. Ne? Also sagen wir mal so, im Endeffekt diese Veranstaltung, heißt die Piratenpartei Havarie eines politischen Projekts, Fragezeichen, und dreht sich halt um die Studie und auch so, wie es oben drin steht, um die Themen. So ganz falsch sind die Leute bestimmt nicht, aber trotzdem scheint es so, dass das ja nicht vorher so war, dass die Themenbeauftragten da irgendwie angefragt wurden. Und dann ist die Frage, wie kam es dazu zustande und wie äußert sich NRW einfach dazu? Und wir sind da jetzt halt Teil dieses Aufklärungsprozesses und schlagen andere Leute vor. Also ich halte es für richtig. Ich glaube, wir müssen es nicht so ewig hier diskutieren, denn ich glaube, die meisten Punkte sind klar geworden, wo da unsere Bedenken liegen, beziehungsweise die Bedenken hier auch der Leute, die Anträge gestellt haben und das Ganze angeleiert haben. Dazu noch kurz, die Sätze machen halt klar, Matthias Schrade ist Ex-Vorstand und jetzt Koordinator des Bundestagswahlkampfes. Und Julia Reda, hatte ich ja eben schon gesagt, Junge Piraten, Piratenpartei Hessen und glaube ich so im EU-Thema drin. Also sie ist da wirklich jetzt nicht die Erste. Sie ist natürlich Politikwissenschaftlerin selber, glaube ich. Und passt dann vielleicht zu so einem wissenschaftlicheren Thema. Aber wenn es da um wirklich unsere politische Ausrichtung, die Beschlüsse geht, dann sind natürlich Themenbeauftragten besser. So. Ja. Letzter Satz von mir, sorry. Vor allem sollte doch irgendwie jedem klar sein und insbesondere einem Wahlkampfkoordinator, dass Kandidaten in die Öffentlichkeit gehören und nicht Koordinatoren. Ich meine, das ergibt sich doch aus der Rollenverteilung, oder nicht? Würde ich auch zustimmen. Vielleicht kann man das auch mal mit dazu schreiben als Argument, dass das dann in meinem Statement dann zum Landesvorstand auch nochmal mit einpasst als Argument. Gut. Gut, noch Gesprächsbedarf zu dem Thema. Nein. Dann erstmal nicht. Dann sehe ich jetzt hier reingeschrieben im Chat an der Seite. Ja, klar, Frau Maier, wir tragen dich gerne als Gast ein. Ist schon. Als Star-Gast quasi. Und gehen dann zum nächsten Punkt. Teambericht des Social Media. War heute keine Sitzung vorher, aber es gibt trotzdem einen Punkt, den hat jemand eingetragen. Wer hat da was reingetragen? Dave Kay? Ich glaube, Dave schreibt besser in Chat. Das hörte sich gerade ganz grausam an. Ja, er hat ja aber auch im Pet-Chat. Nee, das hatte was anderes, ne? Was im Pet-Chat drin ist, oder? Also ich habe eingebaut, dass... das war mal eben 118, glaube ich. 123, Nichtraucherschutzgesetz, Artikel von Dave K. bringt große Diskussionen. Ja. Auch mit der Bitte an Dave K., dass er mal in die Diskussion bei Google Plus sich vielleicht einmischt, weil da wird viel hin und her geschrieben. Irene? Okay. Nächster Punkt, Website NRW. Da sind ein paar Punkte, glaube ich, drin noch vom letzten Mal, oder sind es noch alle vom letzten Mal? Lass mich mal eben drüber fliegen. Genau, es ist ein Plugin fertig für die Listenkandidaten. Wie das für die Direktkandidaten aussehen wird, ist noch offen. Schaue ich mal rein. Der Martin selber auch da? Sorry, rauscht das jetzt immer noch? Nein, du bist verständlich. Dann gehen wir nochmal zurück. Zeile 150. Also, das in grün ist nicht von mir. Das bin ich nicht. Keine Ahnung, wer das ist, aber... das war ich. Ja, ich weiß nicht, was da Ziel und Sinn war, das aufzugreifen. Aber Fakt ist natürlich, dass wenn man da nicht dran reißt, dass man dann wegbekommt. Das heißt, das Ding läuft auf Ruhrbarone und... Okay, so wie ich es verstanden hatte, war ja vom Holarius gerade der Einwand, dass bei uns im Social Media Bereich auf der Google Plus Seite dieses Thema wohl heftig diskutiert wird und er da ein paar gute Tipps von dir oder vielleicht quasi Hilfe brauchen könnte, dass du dich mit in die Diskussion einbringen könntest. Genau, Holarius, setzt du einen Link dazu irgendwo hin? Jo, ich bin schon dabei. Also wir sind da jetzt schon bei 26 Kommentaren, das ist sehr ungewöhnlich. So, jetzt hört er mich auch, oder? Jawohl. Hi, Andi. Hi. Also ich wollte noch eben sagen, wir haben das Thema, diese Fraktionsmeldung von Kai auf die Agitrogenpolitik-Seite gezogen. Da gab es auch dann sofort Reaktionen. Unter anderem eben stehen wir da ja im ständigen Dialog mit dem Max Plenert von Grünen Jugend und unter anderem vom Handverband. Der hat uns dann eben auch informiert, wie der Stand bei den Grünen zum Thema ist, was wir natürlich auch so ein bisschen zum Schmunzeln finden, dass aktuell die Grünen auf Bundesebene das Thema sich stark machen wollen gegen die Tabakrichtlinie der EU, die unter anderem eben genauso gegen Shisha-Bars und E-Zigaretten schießt und denen quasi da das ausbedeutet und ja, war so ein bisschen so eine Verteidigungshaltung, aber er sieht das schon selbst auch so, dass die Grünen da im Moment so ein bisschen zweigleisig fahren. Ne? Einerseits hier in NRW Steffens, unsere Homöopathie-Prinzessin da im Gesundheitsministerium, ihre ganz eigene Show fährt und auf der anderen Seite auf Bundesebene die Grünen versuchen da zu retten, was zu retten ist. Ne? Ich habe aber heute den Ausweg schon in den Medien wahrgenommen, weil diese Regelung gilt nicht für Friseure, sodass also die Logik ja ist, dass sich morgen alle Raucherkneipen in Friseursalons umbenennen und zur Not müssen halt die Kneipiers dann einen Schnellkurs im Frisieren machen und dann passt das wieder alles. Okay, ich lese gerade hier die Kommentare. Was meinst du konkret? Das ist ja eine angeregte Diskussion und da bittest du ja zum Teilnahme meinerseits, oder? Das wäre schön. Also wenn da irgendwas ist, was sehr ungewöhnlich oder was sehr falsch ist oder sowas. Ich habe einfach keine Ahnung. Aber du hast jetzt von Urbarone oder von Google Plus, Hulavius? Nee, das ist bei Google Plus, bei den Piraten NRW, der Artikel der Ruhrbarone. Und also, der Artikel der Ruhrbarone ist quasi eine 1:1 Kopie mit einer Erweiterung unseres Artikels auf Piratenfraktionen. Ich hatte es einfach nur weitergeteilt, mehr war nicht. Ja, ursprünglich habe ich den Ruhrbaron-Artikel. Ich muss Harald ein wenig widersprechen. Selbst in einem Friseursalon darf seit dem Nichtrauchgesetz nicht mehr geraucht werden. Also ist heute in den Medien, wo ich das gehört habe, von der Frau Steffens sogar belegt worden oder so kommentiert worden, dass Friseursalons damit nicht einbezogen sind und das wäre eine ganz andere Baustelle und um die würde es nicht gehen, sodass man also beim Friseur weiter rauchen darf, weil dort die, also nicht, dass die Regel ist zu rauchen und deshalb wäre eben sozusagen die Belastung der Mitarbeiter deutlich geringer und deswegen wäre das nicht geregelt bisher. Vielen Dank für die Einwände. Mir wird kalt hier. Berti hat keine Heizung. Also, wenn möglich. Bitte. Also, damit ganz kurz. Ist angekommen, glaube ich. Ich würde zum nächsten Punkt gehen. Kleiner Hinweis nur an Harald, dann kannst du weitergehen. Ich habe das Gesetz gelesen. Bitte. Okay. Webseite NRW, da waren wir kurz schon. Die Sachen, die hier drin stehen, sind noch von letzter Woche. Es gab am Wochenende jetzt einen Versuch, da umzustellen auf eine Version, wo die Listenkandidaten schon mit auf der Webseite war. Das ist aufgrund von ein paar Missverständnissen schiefgegangen, aber das ist auch mit der AG Technik soweit geklärt, sodass es da in der nächsten Zeit dann ein gezielteres und koordinierteres Umstellen dann geben wird. Und die sind da auch weiter dran. Ich habe hier unter Webseite NRW mal einen zweiten Punkt noch mit reingebracht. Ich weiß nicht, ob er hierhin passt. Ich lasse ihn jetzt mal einfach hier drin, dann ist es mal hier drin angesprochen. Und zwar gibt es bei uns jemanden aus dem Kreisverband in Düsseldorf, der hat in weiser Voraussicht mal, als Domains verlost wurden in Deutschland, die Domain 11.0.11 ergattert. Und das ist gleichzeitig die Postleitzahl des Bundestages. Und wenn man das, ich sag mal, grafisch schön anordnet, könnte es auch noch aussehen wie der Bundestag. Und die Frage ist, wollen wir diese Domain nutzen im Wahlkampf? Hat da jemand Ideen zu? Wenn ja, ein bisschen Input bitte. Und sonst würde ich das auch mal dem Bund quasi anbieten. Ehrlich gesagt, wir kriegen dauernd so Domains angeboten. Und man kann allerhöchstens einen davon nutzen und die muss griffig sein. Genau, also 11.0.11, ich finde es spannend. Fände es eine nette Idee. Sie ist ja jetzt nicht käuflich oder so angeboten, sondern die ist ja hier vom Derendorfer. Er hat Angst, dass sie ihm die wegklagen, weil irgendjemand da ein Patent dann drauf angemeldet hat. Aber er hatte die Domain, glaube ich, vorher. Nicht Patent, eine Marke. Solange du sie nicht kommerziell nutzt, kann man da, glaube ich, sowieso nichts gegen machen. Auch nicht als irgendwelcher Rechteinhaber. So, insofern müssen wir mal gucken. Ich gebe es mal hier rein, wenn jetzt hier jemand Ideen hat. So schnell, spontan, vielleicht kurz mal paar Sätze zu sagen und sonst einfach mal im Kopf behalten, im Protokoll ergänzen, über die Liste schicken oder bei der nächsten Sitzung nochmal mit den Ideen dann hier in die Sitzung kommen. Ja, ich hätte jetzt gesagt 11.0.11, unsere neue Adresse. Naja gut, das ist ja nicht so vermittelbar, da müsste ja schon irgendwie eine Idee ein bisschen mit drum und... Naja, aber man kann sie ja einführen, indem man von der 11.0.11-Domain auf unsere Bundes- oder sonst was Website verlinkt, also weiterleitet. Okay. Kurze Anmerkung. Ich habe nur ganz kurz Zeit eben. Ich habe unten zu dem Termin Global Mariana March das schon in ein Pressepad gepackt. Mit Deadline ist übermorgen. Wollte ich nur kurz darauf hinweisen, dass ihr euch dann weiter darum kümmert. Ist alles drin. Müsstet ihr nur noch eben revidieren, lektorieren und schauen, dass das dann spätestens übermorgen rausgeht. Wäre das okay? Ja, genau. Ich bin auch schon drüber geflogen. Das ist dann Entwurf Text 2, ne? Wahrscheinlich, oder? Ah ne, Moment, da sind zwei unterschiedliche noch. Nee, ich habe schon alles in ein Pressepad, hier AGÖR-Pad gepackt. Steht unten drunter, ist verlinkt, alles fertig. Okay, dann war das noch das alte bei euch drin und dann ist ja umso einfacher. Ja, vielen Dank. Ziel Donnerstagmorgen und ich hab's hier auf dem Plan mit und schaut rüber. Vielen Dank. Gut, noch vielleicht eine Nachfrage. Ich wollte noch einen Blog-Eintrag, einen längeren machen, indem ich dann auch der Nadja da ein bisschen mehr Raum gebe als Organisatorin in der Demo in Dortmund. Wäre das okay, wenn wir dann am Samstagmorgen noch einen Blog-Eintrag dazu rauspacken? Ja, warum nicht? Also wir können ja quasi die PM bei uns, das ist nämlich jetzt technisch möglich, auf der Startseite quasi halten. Und wenn der Blogbeitrag da ist und der Tag da ist, nehmen wir die PM quasi von der Startseite raus, bleibt in den Pressemitteilungen drin und dann ist ein schöner Blogbeitrag drin. Fände ich sehr gut. Alles klar, das war's schon. Danke dir. Den würdest du dann entweder auch direkt in Pad packen oder über die Liste jagen, sodass es jemand reinkopieren kann. Und vielleicht auch irgendwie drüber redieren ein bisschen mit. Obwohl ich glaube, ich habe da auch Zugang. Ich kann das selbst reinsetzen, wenn ich will. Ich habe das nur noch nie gemacht. Okay. Ja, also wenn du vorher einmal kurz Bescheid sagst oder so, kannst du es gerne mal machen. Ich glaube, viel kaputt machen kann man nicht. Nee, ich sag vorher Bescheid. Also auf jeden Fall Vier-Augen-Prinzip, ne? Also es wäre ja auch gut, wenn es vorher jemand nochmal lektorieren würde Richtung Rechtschreibfehler etc. Das ist ja manchmal... Logisch. Alles klar. Gut. Krenes ist hier auch noch vom letzten Mal, glaube ich, drin. Gibt es da was Neues? Ich weiß nicht, da ist hier Hamburger Wahlbeobachter und Süddeutsche. Ich glaube, das ist heute dazugekommen. Kann das sein? Ich hatte ja erst was gepostet, das hatte uns der Thomas Küppers weitergeleitet auf die Krähennest-Mailingliste. Da hatte es wohl eine Studie gegeben in Bezug auf die Barrierefreiheit des Internetauftritts der Piratenpartei. Und dafür haben wir wohl ein Gut erhalten. Und das ist deshalb an uns weitergeleitet worden, weil man halt der Meinung war, dass durch die das PM-Lesen des Krähennests man ja auch massiv zur Barrierefreiheit beiträgt. Und da war man wohl der Meinung, dass wir da auch was von abhaben sollten oder zumindest darüber Bescheid wissen sollten. Ja, das ist richtig. Ich habe das auch gelesen gehabt und habe dabei auch daran gedacht, dass es ja nicht nur darum geht, irgendwie per Tab die Sachen durchklicken zu können etc., sondern bei uns ist halt auch wirklich vorgelesen wird. Und ich glaube, das ist, so wie ich es gesehen habe, einzigartig. Also ein ganz großes Lob an das Krähennest. Ja, ich finde es auch toll. Ich finde es vor allem auch schön, dass man auch so eine Rückmeldung dann mal bekommt. Und es ist ein Hinweis, dass wir genau das auch offensiv darstellen sollten, dass wir solche Dinge eben ganz ernst nehmen und gerade das auch ein großes Prä der Piratenpartei ist, solche Dinge anzubieten. Jetzt hätte ich Idee dazu, wenn jemand den Artikel mit der Studie, ich weiß nicht, ob der jetzt genau in diesem Hamburger Wahlbeobachter drin war oder wo der sonst drin war, mal nehmen würde. Vielleicht kann man da auch einen Blogpost zu schreiben, der quasi diese Bemühungen des Krähennests da irgendwo mit verwurschtelt. Das könnten wir natürlich auch einfach selber mal publik machen und dann selber als Blogpost auch unter Kolumne bei uns mit auf die Seite nehmen und das dann über die Social-Media-Sachen auch mit rausbringen, denn das ist schon auch eine Bestätigung einfach, die auch mal an die Öffentlichkeit gehören würde. Also ich würde mich freuen, wenn jemand dazu gerne ein paar Zeilen schreiben würde. Ich habe gerade mal runtergescrollt. Am 4. 5. Mai haben wir in den Terminen noch stehen, ist Europäischer Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Vielleicht könnte man das da irgendwie mit in Zusammenhang bringen. Also generell dann mal darstellen, wie die Piraten sich um Inklusion bemühen und das dann eben mit einbringen. Magst du da ein paar Zeilen schreiben? Ist nicht so wirklich mein Thema, eher nicht. Ich werde eine Stimme annehmen. Ja, und sonst halt auch mit rumfragen einfach mal. Vierter ist natürlich auch schon wahrscheinlich jetzt Samstag, ne? Oder wann ist der Vierte? Ja, ist jetzt Samstag. Genau, das Wochenende. Harald, wenn du irgendwie ein Pad aufmachst zum Stichworte, Ideen, Links sammeln oder so, kann ich gerne auch noch ein bisschen mithelfen. Nur Reinschrift wäre jetzt im Moment nichts für mich. Ja, mache ich gleich hier im Presse-Pad-Server da. Hat das schon jemand notiert jetzt unten oder sollen wir es hier oben notieren an dem Punkt Krähennest? Sowohl das auch, würde ich sagen. Es geht um die Behinderung, also die Tag, ja, Thema Inklusion. Da bin ich doch mit Küppi dran. Hatte ich doch vor 4 Wochen schon mit hier ins Dings geschrieben. Gibt's da ein Pad, in dem ihr arbeitet dafür? Nö. Weil das müssen wir jetzt ja irgendwie klar kriegen, weil spätestens Donnerstag müssen wir es rausschicken, ne? Na gut, eine Pressemitteilung hat man dazu nicht in Planung, das stimmt. Nee, PM würde ich nicht machen. Ich würde es auch als Blogpost machen dann an dem Tag und den dann halt auch über die Social-Media-Sachen schicken. Also bei PM ist jetzt, wir machen Krähennest und es hat Teil an dem Gut, das weiß ich nicht, ob das eine Pressemitteilung wert ist, aber einfach das quasi den Leuten, die bei uns die Seiten und die Social-Media-Sachen verfolgen, da fände ich es gut für. PM lohnt sich auch nicht wirklich, weil es ja zum Beispiel in der Süddeutschen und so schon längst gewesen ist. Also ich finde Ich finde das als PM durchaus ganz sinnvoll, weil PMs ja auch den Sinn haben, dass die Journalisten über Dinge informiert werden, unabhängig davon, ob sie da jetzt großartig was draus machen. Und wenn wir wirklich mal was haben, was auch schon anderweitig positiv wahrgenommen worden ist, dann haben es aber in den Medien, in der Presse bisher vielleicht 3 oder 5 von unserem Verteiler wahrgenommen und alle anderen nicht. Und wenn wir das als PM machen, kriegen die das dadurch so ein bisschen in den Hinterkopf, unabhängig, ob sie das dann verarbeiten oder nicht. Also wir hatten letztens die Diskussion auch im Rahmen von B-Press zu dem Thema PMs. Und da gab es durchaus ja Leute, die gesagt haben, komm, lass es das mal sein lassen mit den PMs, das bringt gar nichts. Und die Gegenargumente waren durchaus recht überzeugend, dass es Beispiele gibt, wo dann ein Artikel aufbereitet wird und PMs, die teilweise ein halbes Jahr oder anderthalb Jahre her sind, in diesem Artikel dann verwendet werden, weil die Journalisten sich teilweise diese PMs auch unter eigener Schlagwortung in ihren Stehsatz nehmen und eben darauf zugreifen, wenn es ihnen eben dann auch genehm ist. Und wenn sie diese PMs nicht hätten, könnten sie das nicht tun. Ja, wobei natürlich in dem Moment, wo es jetzt bei uns auf der Seite wäre, ich sag mal, auch bei jemandem, der recherchiert, auch gut gefunden würde. Wir können es ja so machen, wir machen den Blogpost und machen so eine ganz kurze PM, wo wir auf den Blogpost hinweisen, sodass die Leute dann aufgefordert sind, also mit irgendwie 2 Sätzen nur, eben wo so die Kernfeatures, die Überschrift und sowas drinstehen und dass wir das jetzt veröffentlicht haben. Dazu müsste natürlich das eine dann schon stehen und dann würde ich aber trotzdem nochmal gerne drauf gucken und nochmal quasi dann über die Liste oder wie nochmal neu überlegen, ob es wirklich Sinn macht, das dann und ob das, ich sag mal, genug Inhalt hat, das quasi wirklich als PM rauszubringen zu dem Tag, in Anführungsstrichen. Ja, check der Tag, genau. Der Tag ist ja dann Sonntag, glaube ich, oder wann ist der 4.? Bin ein bisschen... Samstag. Auch Samstag. Und dann 4.-5., ich weiß nicht, an welchem das genau ist. Okay, also zumindest bräuchten wir für beides ja sowieso diesen Blogpost dann und wenn der da ist, kann man noch gucken, macht Sinn, den quasi nochmal extra zu verlinken. Gut, ich habe einen kleinen Protest. Warum bin ich jetzt wieder nur Read-Only? Ach, Bali, du musst dich beim Pad anmelden. Wir haben eben gesagt, dass wir hier ein paar Mal getrollt worden sind und quasi du eingeloggt sein musst, um zu schreiben. Klick einfach einmal in die Pad-Gruppe, also die Nummer weg und dann zurück und klick dann nochmal auf den Link. Das hat bei mir funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob jetzt hier, lass mal eben durchgucken, so viele Leute sonst, die ich nicht kenne, sind hier nicht drin. Wir können es ja mal probieren. Ich nehme es mal raus und dann ist es wieder offen. Genau. Die ganze Geschichte ist im Übrigen mit der Ulrike Pohl, also Sun Moon Star 97, geplant. Dann schickt vielleicht einfach was über die Liste. Also ich sag mal, wenn eine von diesen Sachen, wenn es Samstag ist, dann auch erst Freitag gemacht, also rausgehen würde als PM, das wäre ja okay. Mal Donnerstag dann die Mariana March machen und dann am Freitag gegebenenfalls die andere. Und okay. Reinstellen im Blogpost würden wir ihn eher erst Samstag/Sonntag. Gut. Nächster Punkt. Request Tracker ist einiges gewesen, natürlich jetzt zum LPT. Ist aber alles soweit abgearbeitet. Ein Punkt hatten wir immer mal wieder darauf hingewiesen von YouGov, die machen so Webinare. Da kann man aber auch einfach auf die Seite gehen von YouGov. Da muss man nicht jetzt speziell von uns drüber kommen. Das ist schon mal ganz spannend, dass ihr ein bisschen so wie Vorlesungen online gucken. Live, man kann auch, glaube ich, dann Fragen stellen über dieses Chat-Tool oder was die dann da haben. Habe ich so vor einem Jahr mal irgendwie mir 1-2 Sachen angehört. Wer mag, mal bei YouGov gucken. Die machen das aber natürlich als Werbung quasi für ihre Studien und ihre Marktforschungssachen kaufen. Gut, nächster Punkt. Nebelhorn gibt es, glaube ich, nicht so viel Neues. Wir hatten beim letzten Mal, da war, glaube ich, der Wutze nicht da, aber den Raven mit dabei. Der ist aber heute auch da. Habt ihr da ein bisschen Input, was das Nebelhornradio angeht? Es gibt wenig Neues. Ich bin immer noch irgendwie, habe ich mir so selbst auferlegt, kommissarischer Leiter. Und also es kristallisiert sich jetzt immer mehr raus, dass sich eine AG für den ganzen Krempel am besten anbietet. Ich hatte mit anderen Leuten aus anderen AGs, die da auch Leitung machen, gesprochen und Meinungen eingeholt zu der Situation, die wir gerade im Nebelhorn haben. Wozu sie so sinngemäß meinten, ja, dafür haben wir bei unserer AG das erste, was wir in unserer AG gemacht haben, ist eine GO zu verabschieden. Ganz so streng will ich das nicht halten, aber es zeigt sich deutlich, dass es nicht sein kann, dass ich mir jetzt die letzte Woche jede Person einzeln anschreiben muss, um mir Rückmeldungen zu holen, unter anderem über die Sachen, die ich auf der Mailingliste geschrieben habe und wie das mit Ideen und so weiter ist. Es kann einfach nicht sein, dass ich da jeden Einzelnen zu befragen muss, sondern das muss einfach definitiv, hat sich herausgestellt, dass das in ein Gremium muss. Wie wir das konkret anpacken, noch keine Ahnung. Ich bin, wie gesagt, weiter in Gesprächen und versuche das irgendwie vorzubereiten. Was nur aktuell ist, also wenn nicht noch irgendein Wunder passiert, dann findet das Nebelhorn zum BPT nicht statt. Das heißt, im Moment gibt es überhaupt Nebelhorn. Und das ist die Frage, wie schnell kriegen wir es auf die Reihe, da irgendwie ein Fundament zu setzen, dass das wieder ja zustande kommt. Eine Frage, was ist der Unterschied zwischen Krähennest und Nebelhorn? Das eine fängt mit K an, das andere mit N. Halt. Na, hier mal anders bitte, vielleicht der Rütze oder wer kann das kurz fragen. Also das Krähennest ist ein Format, in dem Podcasts gemacht werden und Pressemitteilungen barrierefrei gesprochen werden. Das Nebelhorn ist das Nebelhorn Radio und macht ein Radioprogramm auch mit Musik und Wortbeiträgen und ist damit ein redaktionelles Medium, was auch sozusagen eigene Dinge im Radioformat präsentiert. Also die Verbindung zwischen Krähennest und Nebelhorn besteht dadurch, dass das Nebelhorn Radio sich eben in Verbindung zum Krähennest gegründet hat oder eben seine Entwicklung genommen hat. Und im Moment wird eben diskutiert, ob das noch Sinn macht oder sie nicht nebeneinander stehen sollten. Okay, danke für die Erklärung. Wusste ich wirklich nicht. Genau, also Nebelhorn, ich habe auch schon da mal mit reingehört. Es gab ja schon auch Sachen, wo wirklich live wegmoderiert wurde. Und das Krähennest nimmt zum Beispiel auch die Sitzungen hier auf und auch die Sitzungen bei uns aus dem Landesvorstand und so weiter und stellt die dann halt auch als Podcast wieder ein, sodass man die sich hinterher dann anhören kann. Eben. So, und das Radio ist im Grunde genommen dafür da, für Leute, die zu Hause bleiben müssen, die nicht mit teilnehmen können, Veranstaltungen, whatever, dass man dann definitiv auch mal Kommentare zu diversen Geschichten hat. Wie gesagt, vor 14 Tagen hatten wir die BDA-Demos, 2 Stunden mit diversen, was weiß ich, Telefoninterviews nach Nürnberg etc. Richtig, nur diesmal wesentlich umfangreicher und besser. Ich mochte das Piratenradio eigentlich gerne. Aber wenn es besser ist, nicht kein Problem. Sagen wir mal so, das Nebelhorn hat Potenzial und wenn sich alle durch den steinigen Pfad gemacht haben, die Selbstfindung des Projekts zu unterstützen, dann wissen wir auch, wo es hingeht. Gut, dann würde ich zum nächsten Punkt gehen, das ist hier jetzt drin, der LPT. Ja, Feedbacks. Der war ein bisschen lockerer, ich sag mal, organisiert, pressetechnisch, als es bei der einen oder anderen Veranstaltung vorher war. Ich sehe hier 3 Punkte, Pressebetreuung, Pressemappe, Feedback. Da sind wir jetzt eigentlich schon, weil Pressemappe hatten wir da und Pressebetreuung, weiß ich gar nicht, ob das nicht vom letzten Mal noch stand, als was quasi auf der To-Do-Liste steht. Also gehen wir hier direkt zu Feedback und da kann ich auch direkt vom ersten vorlesen, beziehungsweise der es geschrieben hat, das wird der Volker gewesen sein. Der saß einen Großteil der Zeit alleine vorne, habe ich gesehen auch und zum Teil auch mit dem Peter und der Susanne zusammen. Wir sollten und müssen, so wie es auch hier steht, das nächste Mal tatsächlich eine Zeitliste machen, dass da auch andere Leute sitzen und man sich ein bisschen abwechselt. Volker, ein paar Worte von dir dazu. Im Prinzip, wenn ich nicht am Freitag hingekommen wäre, hätten wir am Samstagmorgen weder Strom noch Internet gehabt. Und dann war ich ja im Prinzip die ganze Zeit alleine. Ich habe gelegentlich jemand gefunden, der mich dann mal vertreten hat, damit ich mal auf die Toilette gehen konnte oder mal eine Zigarette rauchen konnte oder zum Abstimmen. Ansonsten war ich also einsam und alleine. Ja, ich glaube, das ist ein klarer Aufruf an uns alle. Sicher auch insbesondere an mich, weil ich ja vorher gesagt hatte, wir machen ein Pad, wo wir dann mal Zeiten und so reinschreiben. Das ist im Endeffekt dann nicht gemacht worden. Das heißt, wir hatten auch da keine festen Zeiten. Und die meisten waren dann halt hinten im Presseraum oder auch in der Halle und haben, ich sag mal, dann selber sich die Sachen mit angeschaut, haben mit den Leuten gesprochen, haben mit Pressevertretern gesprochen. Und das nächste Mal, es war natürlich jetzt dort in der Halle auch speziell, weil die Akkreditierung nicht direkt am Presseraum und so war, dass man die Halle sehen konnte, wie das sonst oft war, sondern die Akkreditierung war halt sehr weit draußen, sodass man eigentlich die Halle nicht mitbekommen hat, aber auch den Presseraum nicht. Das heißt, es gab quasi 3 Locations gleichzeitig zu bedienen, auch vielleicht ein bisschen eine neue Situation. Ich war ja an dem Freitagabend auch da. Wie gesagt, der Volker war schon ein bisschen vorher da, hatte sich schon nach vorne hin auch Strom etc. legen lassen. Sonst, denke ich, war das gut. Ich glaube, die Journalisten waren recht zufrieden, hatten auch zumindest mir ein Feedback gegeben. Das betrifft aber eigentlich nicht uns, sondern es betrifft das Catering der Halle und damit die Organisatoren. Die waren da sehr zufrieden, waren aber auch, glaube ich, sehr zufrieden mit dem, was sie so an Feedback von uns bekommen haben. Waren auch noch einige da recht spät. Der letzte, der gegangen ist, war, glaube ich, am Sonntagabend um 8, ein Fotograf der Bild, der dann doch nicht weiter warten wollte, bis der Zeitreiseantrag abgestimmt wurde, der dann ja auch gar nicht mehr dran kam. Aber es gab, glaube ich, doch ein größeres Interesse als bei vielen anderen Landesverbänden. Das liegt sicher auch mit an der Fraktion in Nordrhein-Westfalen. Und der Volker hat ja auch vorne die Leute aufgenommen. Ich glaube, wir hatten 16 verschiedene akkreditierte Leute bzw. Teams. Und so eine Pressespiegel habe ich jetzt noch nicht gemacht. Also ich weiß nicht, ob jemand Links schon gesammelt hat zu dem LPT. Die könnten wir vielleicht hier auch mit noch eintragen oder nachtragen an den Punkt. Ja, also ich habe schon einige gesammelt, die werde ich ja schon mal reinpacken. Letztendlich sieht es so aus, dass ich dasselbe ja auf der Verpampa erfahren habe. Da habe ich alleine gesessen letztendlich. Und da hatte man auch kaum eine Chance, etwas mitzubekommen zur Sitzung. Deswegen hatte ich mir diesmal gesagt gehabt, wenn ich wieder keine Chance habe, irgendwas von der Sitzung mitzubekommen, dann setze ich mich halt leider nicht mehr vorne hin. Denn, oder nur noch zeitweise eben, um den Volker im nächsten abzulösen. Denn ich sehe es nicht ein, wenn ich schon dahin fahre, deswegen etwas da mitbekommen könnte. Das ja, gut, ich meine, das ist ja nicht Geschichte. Weil es halt auch im Presseraum wieder nicht funktioniert. Das war Punkt 1. Ja, gut. Punkt 2 ist, dass ich auf der AVM Pampa auch absolut keinen Strom und kein Netzwerk hatte. Und das sollte man wirklich jetzt für die nächsten LPTs entweder sofort, am besten voraus schon sagen, Leute, wir brauchen an der Presseakkreditierung wenigstens Strom und Netzwerk. Okay, und das geht jetzt in dieselbe Richtung. Es hat auch die ganze Zeit hinten im Presseraum wieder kein Stream stattgefunden. Das heißt, da war überhaupt nichts, war zwar aufgebaut, aber es lief nichts. Und im Grunde genommen solltest du oder sollte eigentlich die Presseakkreditierung tatsächlich auch im Presseraum mitsitzen, damit sich alleine mal für die AG Technik der Aufwand reduziert, zumindest in dem Fall für die Presse um 50%, und dass du was mitsehen, mithören kannst und auch die da hinten sitzen in den Räumen, weil sie sind ja nur doch meistens ein Stück ab, damit die Presse das auch sehen und hören kann. Also da täten wir der AG-Technik, denke ich mal, mit Sicherheit ein bisschen was abnehmen. Also ich habe am Sonntag hatte ich mir dann den Stream dahin geholt, dann konnte ich wenigstens sehen, was vorne in der Halle passiert. Aber das ging auch nur, weil ich einen Internetzugang hatte. Genau, aber das war natürlich schon auch mit Learning aus dem Mal, von dem jetzt bei der AV Pampa gerade der Peter gesprochen hatte. Und dass es im Presseraum nicht funktioniert hat, war nicht gut, das stimmt. Es war aber auch jetzt nicht so schlimm, denn der Presseraum war recht ruhig dann und konnte tatsächlich genutzt werden für ein ruhiges Interview, für ein ruhiges Gespräch und für den einen oder anderen, der was geschrieben hat. Und wir hatten ja so viel Platz im Saal, dass halt die Leute auch, ich sag mal, relativ gut in diesen Boxen selber saßen und arbeiteten. Das heißt, auch viele Journalisten sich dann in der Halle aufgehalten haben. Insofern insgesamt war es für uns nicht ideal. Und was schreibt der Harry? Er hätte gerne irgendwie dort im Raum gesessen. Da waren die besseren Stühle. Ja gut, das ist ja eine Sache der Halle. Und die Journalisten waren aber, soweit ich weiß, bezüglich den technischen Möglichkeiten sehr zufrieden. Es gab da keine Beschwerden. Was ich noch auch aufgreifen möchte, der Volker hatte mich da angesprochen, ich finde die Idee sehr gut, dass man vielleicht in Zukunft die Akkreditierung Untersuchung und die Akkreditierung, dann könnten die im Notfall einspringen, wenn wirklich nur einer da sitzt, dass dann eben einmal kurzfristig jemand einer da steht und sollte jemand wirklich noch kommen zur Presse, wenn gerade jemand nicht da ist, dann sagen können, Momentchen, der ist gleich wieder da in 2 Minuten oder sowas in der Richtung. Warum ist die Akkreditierung und die Presseakkreditierung jedes Mal so weit auseinander entfernt? Ich verstehe es wirklich nicht. Es war ja vorgesehen, dass die Akkreditierung, wenn der große Ansturm vorbei ist, auch nach oben kommt. Aber denen war dann anscheinend zu viel Arbeit, ihre Rechner nach oben zu bringen. Ja, die waren da irgendwie ganz happy, saßen da unten, glaube ich. Weiß ich nicht, ob sie so happy waren. Aber es hat ja gut funktioniert, glaube ich. Also war natürlich auch nicht so ein Riesenansturm. Noch von einem Jahr. Wie gesagt, sind Verbesserungsvorschläge letztendlich, also ich denke mal, die akkreditierungsbeiden Punkte zusammenzufassen in der Richtung, man kann ja ein paar Meter auseinanderhalten und wenn man dann noch wieder unser schönes Presseschild bringt, Presseakkreditierung, das irgendwohin verschwunden war, was nicht aufzutreiben war, dann sind wir relativ gut versorgt. Gut, ein Ding noch von mir. Volker, hattest du diese Excel-Tabelle, die du angelegt hast vorne, mir schon geschickt, dann ist es mir durchgegangen oder sonst bitte noch vielleicht an Presse-Ad einmal schicken. Dann würde ich das nämlich mit aufnehmen und mal gucken, inwieweit die Leute drin sind bei uns im Verteiler. Also ich werde die Anregungen auch mal ins Trello eintragen, weil das wahrscheinlich ja auch als Basis mit für den nächsten LPT genutzt wird und ein Pad, wo generell solche Dinge gesammelt werden können. Okay, nächster Punkt. Oder noch Feedback zum LPT? Gut, Schwerpunkte der Mitglieder, Zeile 171, das hatten wir eben behandelt oben schon unter dem Punkt Mitgliederzugänge und Abgänge. Deswegen zum nächsten Punkt Echobot-Schulung, da gab es das Doodle. Jetzt weiß ich gar nicht, wie weit wir da sind, ob wir da schon langsam an die Termine drankommen und sagen können, wann wir das am besten machen. Das Doodle ist noch offen, da sind noch relativ wenig Leute drin. Es hatten sich, glaube ich, eigentlich noch ein paar andere Leute bzw. mehr Leute dazu gemeldet. Ich schicke den Link gleich noch mal einmal in den Kanal. Jetzt kam der Gedanke auf, weil wir ja auch noch die Request-Tracker-Schulung offen haben, dazu auch noch ein Doodle gemacht werden sollte, ob wir nicht vielleicht sogar einen gemeinsamen Termin aus beidem machen können und vielleicht in Real Life in der BRT und dann vielleicht auch sogar zumindest Teile des neuen Vorstands mit dazu, weil die werden ja zu größten Teilen auch einen Request-Tracker brauchen. Dann sehe ich hier einen Tag, der sehr viel angeklickt wurde, der 13. Montag. Montag der 13. Da kann alle bis auf den Mutze. mal sehen, wer noch dazu kommt. Zu lange sollte man nicht warten. Und ich finde es sehr gut, das vor Ort zu machen, mit möglichst dann auch vielleicht der anderen Geschichte, denn so lange, glaube ich, wird das alles nicht dauern. Auch vielleicht so mit den Tools. Ich glaube, der Tobi, extra Tobi, hat ja auch da was programmiert in Richtung Twitter-Account und so weiter, dass man dann all diese Sachen einmal beispielhaft so zeigen kann auch. Wobei im Moment sind ja die meisten Eintragungen für den kommenden Montag, den 6. schon. Ja, und halt für den 13. Ja. Okay. Das heißt, 6. wird es auf keinen Fall, denke ich. Wenn wir jetzt nochmal das rumschicken. Oder hast du es hier reinkopiert? Wolltest du es denn nochmal auf die Liste auch setzen, den neuen Vorstand nochmal mit reinnehmen? Jetzt sind ja einige aus dem Vorstand auch hier heute. Meinst du mich jetzt? Ja. Ja, ich wollte das sonst am Donnerstag in der Vorstandssitzung einfach mit ansprechen. Ich glaube, dann ist es am einfachsten, dann erreiche ich es alle direkt. Das heißt, dass so ein Doodle, das könnte man ja auch dann in Anführungsstrichen nochmal, glaube ich. Also wenn jetzt dann der Montag ist und es ist vorbei, dann war halt die Schulung nicht an diesem Montag, sondern dann an einem der anderen Termine. Ja. Genau. Also wenn das für alle okay ist, das war jetzt so mein Gedanke, den ich hatte. Ich halte das für ganz sinnvoll. Ja, ich auch. Gut, nächster Punkt, Request-Tracker-Schulung. Also haben wir quasi jetzt mitbehandelt, würde ich sagen. Bis darauf, dass wir noch, glaube ich, nicht wissen. Daniel Zahn hatte sich, glaube ich, angeboten schon, oder? Ich hatte ihn angeschrieben, hatte jetzt aber noch keine Rückmeldung gekriegt. Ich glaube, der hatte jetzt gerade die Tage auch ein bisschen was anderes zu tun. Okay. Das würdest du dann aber jetzt quasi in der Runde mit übernehmen, die anzusprechen dann? Ja. Super. Dann der nächste Punkt. Selbstverständnis der AG Öffentlichkeitsarbeit. Das war ja ein etwas längerer Punkt. Es gab dazu ein extra Pad. Also das, was hier alles drin steht, jetzt von Zeile 190 bis unten hin zu Zeile 263, ist in einem eigenen Pad. Ich weiß nicht, vielleicht können wir das Pad kurz da verlinken. Ich weiß nicht, ob es hier verlinkt ist. Dann können wir es nämlich für heute hier rausnehmen. Ich kopiere das mal hier raus. Alles, Moment. Jetzt ist es hier raus gelöscht. Ja, oder ist es doppelt gelöscht? Wo ist denn hin? Ach doch, Zeile 191. Kleinen Moment, wo ist das Pad, das andere? Das ist das Pad 322. Genau. Und ich sehe, da ist relativ wenig passiert. Unten drunter angehängt ein etwas längeres Ding als Optimierungsvorschlag von Leonie. Das hört sich oder sieht, finde ich, sehr gut aus, denn das, was ich oben reingeschrieben hatte, war ja wirklich so eine Art Beschreibung, kombiniert so ein bisschen Historie, was tun wir hier und was kümmern wir uns und wie läuft das ab? Was haben wir so für Tools und was haben wir so für Möglichkeiten und für eine Arbeitsweise? Ich schaue jetzt, hier sind ein paar Leute mit reingesprungen, aber das, wie wir es vorige Woche gesagt haben, bitte alle mal das gut kritisieren, mal anmerken, was meint ihr dazu? Ist das was, so wie wir uns sehen, beziehungsweise so wie ich es geschrieben habe, seht ihr das auch ähnlich, wie es hier abläuft, beziehungsweise was wir tun und für was wir so verantwortlich sind? Das Ganze kam ja aufgrund der Anfrage aus der Wahlkampfkoordination. Da wurde gefragt nach, was ist eigentlich die Struktur der ÖA und wie es bei so vielen AGs oder AKs bei der Piratenpartei so ist. Wir haben halt auf der Webseite schon stehen, es gibt keine Struktur. Das ist hier quasi so die Arbeitsansicht gewesen von mir. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt hier durch das, was Leonie geschrieben hat, einmal komplett durchgehen. Sie es vielleicht vorstellt. Oder ob wir, da sie quasi jetzt die Einzige war, die da noch jetzt daran Kritik geübt hat und das nochmal anders oder vielleicht auch viel besser strukturiert hat, weil sie es vielleicht auch ganz gut beurteilen kann und weil sie ja noch nicht so lange dabei ist und diese Gedanken wahrscheinlich in den letzten Wochen gemacht hat. Vorschläge. Gehen wir da jetzt einmal komplett durch oder wollen die anderen auch sich das erstmal mal durchlesen, was oben steht, was unten steht und vielleicht auch noch Input dazu geben. Ich würde das nochmal auf nächste Woche jetzt verschieben, weil wir haben jetzt noch einiges vor uns und hier ist keine. Okay, auch vielleicht mit dem Hintergrund, wir haben einen neuen Vorstand gewählt am Wochenende. Da sind einige auch drin, die bisher mit der AGÖA wenig Kontakt hatten, auch nicht so genau wissen, was wir gemacht haben. Dazu als Tipp, bei uns auf der Seite steht links viel, was noch wirklich sowohl als aus 2011 kommt. Wie ist das Ganze entstanden? Rechts sind aber die Protokolle verlinkt und da kann man natürlich schon sehen, um was haben wir uns so gekümmert in der letzten Zeit, was ist da angesprochen worden. Und hier in diesem Pad 322 ist halt so der Abriss von mir zur Struktur, beziehungsweise so eine Art Beschreibung der Punkte, die bisher so unter dieses ominöse AG Öffentlichkeitsarbeit NRW fallen. Ich habe mal eine Frage zum Ist-Zustand. Gibt es im Moment schon eine Vernetzung jetzt zwischen der Landes-AG und lokaleren Pressemenschen soweit vorhanden? Also gibt es da irgendwie eine Sammlung an Leuten, die tätig sind oder so? Ja, und zwar hat da aus Dortmund, der Dortmunder Pressesprecher, der genau, aber der heißt nicht mehr Klein, sondern Mekdewitz, genau. Der hat die Leute auf einer Liste, hat die zum Teil oder will die jetzt auch anschreiben und die werden wir dann alle einladen zu diesem Tag der AGÖA, der ursprünglich auch angeplant war in diesem Wochenende, wo ganz viele Sachen sind, am 25.04. tendiere im Moment dazu, das nochmal auf was auf einen anderen Zeitpunkt zu verlegen, weil da sonst wahrscheinlich die anderen Veranstaltungen so viele Leute uns wegziehen. Ich habe also auf dem LPT jetzt mit dem Dieter noch gesprochen gehabt schon und werde ihn dann jetzt in den nächsten Tagen einfach mal konkret für die nächste Sitzung einladen und in der Zwischenzeit bitten, dass er quasi diese Liste der Leute vervollständigt. Es ist aber auch bei uns auf der NRW-Webseite auch schon eine Liste der ganzen Ansprechpartner, nur da ist es natürlich unklar, ob die alle die richtigen bisher sind. Und diese Vernetzung soll dann halt auf dem Real-Life-Treffen auch tatsächlich ins Persönliche dann übertragen werden, sodass die wissen, was wir machen, wir so ein bisschen wissen, was die machen, Erfahrungen austauschen, schulen und uns auch überlegen, wie können wir tatsächlich Sachen von unten nach oben durchreichen, beziehungsweise von unten nach oben wieder nach unten. Das heißt, wenn bestimmte Sachen vielleicht in einzelnen Kreisen super geklappt haben, kann man die ja vielleicht in anderen Kreisen auch nochmal bringen, etc. Also die Vernetzung, die besteht gerade noch nicht so, soll aber aufgebaut werden. Ja, super, danke. Das heißt, du würdest auch in der nächsten Woche dann deine Optimierungsvorschläge mal vorstellen und wir haben aber die Möglichkeit, sie dann uns schon anzuschauen. Ist das okay? Ja, klar. Also ich denke, es macht auch mehr Sinn, wenn alle Zeit haben, ein bisschen drüber zu lesen oder noch zu ergänzen. Ja, kann ja sein, dass noch was zusammenkommt. Gut. Nächster Punkt, Flyer. Flyer hatte ich ja auch gesagt, behalten wir mal als ständigen Punkt der TO jetzt. Ich weiß nicht, ob es da jetzt schon was Neues zu gibt. Ich denke, das ist auch eine Sache, wo relativ bald so Werbemittel etc. auch die Leute aus dem Landvorstand drüber sprechen werden, wir auch mit der Wahlkampfkoordination etc. absprechen müssen, wer hat da jetzt eigentlich genau die Fäden oder was auch immer die Verantwortung in der Hand. Insofern gibt es dazu jetzt neuen Input, sonst würde ich direkt zum nächsten Punkt übergehen. Nee, weiter. Ich hätte was. Okay. Wir vom AK Wifi, also Wirtschaft Finanzen, haben im Prinzip eine Flyer oder den Text für den Flyer vorbereitet. Den sollte eigentlich Paki editieren oder die AG Werbemittel oder so editieren. Ich weiß jetzt nicht, wer das jetzt übernimmt in der jetzigen Situation. Auf jeden Fall wäre schön, wenn wir daraus so einen Mini-Flyer verbraten könnten. Ich weiß jetzt nicht, wen wir da ansprechen können. Okay. Gute Frage. Na, AG Werbemittel gibt es meines Wissens nicht mehr. Eben, deswegen. Und Berti ansprechen. Berti muss solche Dinge jetzt koordinieren. Genau, und die Leute, die quasi als Designer das letztes Mal gemacht haben, da gehört ja meines Wissens der Creon dazu und der Grumpy zum Beispiel. Das ist, glaube ich, ja jetzt auch eher so die SG-Gestaltung, die solche Sachen mit übernehmen würde, als in Anführungsstrichen Design-Part. Das heißt, diesen Flyer nehmen wir hiermit auf. Ich würde vorschlagen, dass der auch direkt mit irgendwo in eine Vorstandssitzung reingeht. Ich nehme es mal mit in das Gespräch mit der Wahlkampfkoordination. Also wir haben es relativ kurz und knackig gehalten. Das heißt also, wir haben noch durchaus Platz. Sollte sich auf dem BPT noch was ergeben in Rechnung und Sachen Wirtschaft und Finanzen, das noch hinzuzufügen. Ansonsten wollten wir es auch ein bisschen aufgelockert wissen, dass nicht zu viel Text auf dem Flyer ist. Ich kann den Text gerne auch mal irgendwann hier reinhauen, bisschen den Link, müsste ich gleich mal gucken. Wie gesagt, wir hatten ja schon Paki angesprochen und es wäre jetzt wirklich schön, wenn das irgendjemand übernehmen könnte. Ja, du könntest bei uns auf alle Fälle natürlich mit in Pad packen, dann ist es und hier verlinkt oder so. Also in NRW Pressepad kannst du es packen, du kannst es aber auch direkt verlinken natürlich. Und ja, und dann schauen wir, wer sich dem annimmt. Also wenn alle sagen, wir machen es, dann wählen wir einen aus und wenn keiner will, dann machen wir es. Gut, Pressemitteilung. Ist eine schon angesprochen worden eben. Da war der Andi Rode kurz drin und hat über die Pressemitteilung Global Marijuana March gesprochen. Die ist hier drin verlinkt. Und er hat auch ein Pad angelegt. Jetzt hat er gesagt, hier im NRW-Pressebereich, das könnten wir dann mit verlinken vielleicht noch. Oh, ein Pad mit nicht durchlaufender Nummer. Okay, Moment. Okay, da ist jetzt was verrutscht. Genau, und da ist nochmal reingekommen dann zum 4.5. Die PM dann gegebenenfalls zu dem Blogpost zum Barrierefreiheit, Inklusion, Protesttag des, wie hieß es ja genau, Gleichstellung für Behinderte oder sowas. Ich schreibe mal jetzt nur hier noch dazu, dass halt die erste PM dann am Donnerstag morgen um 9 raus sollte. Und dann ist der Protesttag der 5., das ist gut, denn der Sonntag, dann könnten wir da quasi die PM an den Freitagmorgen rausschicken. Gut, vielen Dank für den Eintrag. Sonst noch PMs jetzt bis nächste Woche Dienstag. Jemand da was auf dem Schirm? Ich glaube, also vorbereitet ist bisher nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir da was geplant hatten. Scheint so zu sein. Dann PMs der letzten Woche sind mal reinkopiert worden. Glaube ich, müssen wir gar nicht drüber gehen. Können wir hier so als Links drin lassen. Kann ja jeder mal drauf gehen. Dann gibt es da Redebedarf zu. Gut, nächster Punkt, Veranstaltung. Stand auf dem Berti-Flohmarkt heute unten hier in Düsseldorf. Machen wir vielleicht mal ein paar Fotos. Gucken mal, wie das hier ist. Denn hier wird das den ganzen Sommer über so sein, dass immer wieder solche Veranstaltungen stattfinden. Da sind an einem so einem Abend sicherlich weit über 1000 Leute. Oder vielleicht noch mehr. Ich weiß es nicht, was Christopher dazu meint. Ich weiß auch gar nicht, ob der gerade noch mit dem Channel ist. Okay, dann sind ja morgen eine ganze Menge Stände in NRW. Schön wäre es gewesen, wenn wir eine Liste gehabt hätten, wo die überall sind. Das haben wir für dieses Mal nicht hingekriegt, beziehungsweise es gab auch jetzt keinen in der Wahlkampfkoordination. Wir haben eine PM ja dazu rausgegeben oben. Vielleicht können wir auch Veranstaltungen hier noch ein paar mit eintragen oder zumindest dann das hier mal drin lassen, auch als Punkt. Sodass wir das auch jede Woche nochmal wieder neu sehen und sobald dann irgendwo ein Kalender da ist, mit Veranstaltungen. Also wir haben ja einen NRW-Kalender, auch im Wiki verlinkt, da stehen aber auch für die nächste Zeit keine drin. Ich denke mal, das ist einer der großen Punkte der Koordination zwischen uns und auch dann der Wahlkampfkoordination mit sich selber, da Kalender beziehungsweise auch dann mit den ganzen Kreisen und Regionen möglichst schnell so eine Liste zu füllen, wann ist wo was los, dass man dann die Personen dazu zuordnen kann, gucken kann, wann kann wer wohin. Gibt es dazu Redebedarf? Ja, das mit dem Kalender hatte ich auch im Zusammenhang speziell mit diesem 25. angeregt, weil die Veranstaltung mit der Verkehrswende-Konferenz, die ist ja schon seit mindestens anderthalb Monaten bekannt und die anderen Termine sind eigentlich jetzt nach und nach dazugekommen und wenn man den Kalender schon gehabt hätte, hätte man das sofort gesehen, dass da eigentlich eine recht wichtige und gute Veranstaltung ist und man sich dann irgendwie drumherum orientiert hätte. Deswegen ist das dringend notwendig, denke ich. Okay. Dann nächster Punkt, BPT, das ist noch vom letzten Mal hier drin mit dem Nebelhorn-Team. Das war ja noch offen, wie das aussieht mit Fahrt dahin etc. Oh, ja, ich habe nichts geklärt leider mit dem Finanzantrag bisher. Hast du da was gemacht? Wurde es ja auch nicht, oder? Bisher noch nicht, nee. Ah, dann müssen wir das morgen mal telefonieren und gegebenenfalls da am Donnerstag was einreichen, ja? Na, wie gesagt, ich bin zeitmäßig leider in den letzten Wochen nicht dazugekommen. Nee, ich ja auch nicht. Wir haben es ja auch nicht abgestimmt. Wir stehen ja beide drin. Also sinnvoll wäre, wenn ihr morgen den Antrag reinpacken könntet, weil dann ist der zumindest auch fristgemäß, was ja immer auch für die Außenwirkung ganz hilfreich ist. Außerdem würde ich gerne mal einen Satz von Wutze dazu hören, was mit dieser Raven-Nummer los ist, wieso der das alles so stressig sieht und wir das eigentlich ganz entspannt sehen. Das müsste Raven fragen, keine Ahnung. Gut, dann lass uns morgen mal telefonieren vielleicht. Ich bin wahrscheinlich so ab. Ja, irgendwann mittags zwei oder so ganz gut zu erreichen und drei dann hier in der Berti. Vielleicht können wir da mal kurz schließen. Am besten du rufst an, weil ich bin ab früh um 8 definitiv munter. Okay, so mache ich's. Gut, okay. Nächster Punkt, Termine. Da steht noch mal ein bisschen drin, hier Location der Berti. Da ist auch hier unser toller Flohmarkt, der unten gerade stattfindet drin. Der Stadt unten ist von den Düsseldorfern organisiert. Mai, 2. Internationaler Kampf- und Feiertag der Arbeitslosen. Jetzt kommen ganz unsere alle Termine. Ich würde es jetzt mal so machen die alle zusammen als einen Punkt behandeln und fragen, hat da jemand Updates zu den Terminen oder Redebedarf zu den Terminen bis Ende Juli, bis Zeile 353? Das ist heute nicht der Fall. Wenn jemand jetzt hört, wir haben die in der letzten Woche und davor behandelt und zum Teil auch sehr ausführlich angesprochen, also entweder ins Protokoll schauen bitte oder in die alten Sitzungen reinhören. Thema Sonstiges, da haben wir noch das Kampagnen-Twitter-Bot-Ding drin, so wie es in der letzten Sitzung auch drin stand. Vielleicht ist das halt auch eine Sache, die vorgestellt werden kann im Rahmen von einer dieser Schulungen echobot/RT. Ist hier auch schon so drin, also quasi nur noch mal kurz gesagt, wie wir es letzte Woche schon überlegt hatten. Und dann gab es das Pressetreffen, das Treffen mit dem Presseunterstützer, dem Herrn Binder, und das Treffen ist letzte Woche Freitag leider ausgefallen. Da hatte der Herr Binder eine Terminkollision oder konnte dann erst doch später, da waren wir aber schon in Bottrop und deswegen gibt es ein neues Treffen morgen um 15 Uhr in der Berti, werde ich den Herrn Binder kennenlernen. Kurze Frage dazu. Hast du irgendwie mitbekommen, warum der eigentlich in der Berti sein wollte und die Kandidaten sich dann kurz danach im Unperfekthaus getroffen haben und er da nicht dabei war? Weil das wäre eigentlich sinnvoll gewesen. Ne? Nein, ich weiß aber, dass er danach noch irgendwie auch einen Termin hatte im Landtag, glaube ich. Okay. Gut. Der Kreon ist weg, aber das ist schon 20 Minuten her. Steht hier im Chat, aber das habe ich gerade erst gelesen. Gut, dann nochmal hier diese andere Kalender-Info-Sache und dann werden wir für heute am Ende der Sitzung angekommen. Ich frage nochmal rum, noch was ganz Dringendes, was unbedingt hier heute noch mit aufgenommen werden muss. Das ist nicht der Fall. Dann weise ich hin auf den nächsten Termin. Der wäre dann am nächsten Dienstag. Das müsste dann sein der 6. Mai 2013, Beginn 21 Uhr hier im Mampelraum und ich schließe die Sitzung heute um 22.37 Uhr. Vielen Dank. Und jetzt gehe ich mal runter und gucke mir mal die Band an, gucke mal den Stand an und gucke mal, ob es noch Trödel gibt. Uwe, warte mal ganz kurz. Jo. Was ist da heute los? Da ist ein Indorf-Flohmarkt. Verlinkt ist der quasi, zumindest ähnliche Indorf-Flohmärkte sind verlinkt auf der Seite des Veranstalters hier bei uns in dem Pad in Zeile. 250. Ist das mit Eintritt oder ohne? Weißt du, wie lange die noch da sind? Ich glaube, die machen jetzt bis 23.30 Uhr, also noch eine knappe Stunde. Dann können die Leute ihre Sachen wieder rausräumen. Und dann ist vielleicht noch ein bisschen Musik und es gibt noch ein Bier oder so. Und wir haben eigentlich hier für die Leute des Piratenstandes Stempel bekommen. Sonst kostet es 3 Euro, aber ich denke, das müsste eigentlich gehen. Wenn du den Piratenstand betreust, kommst du jetzt am Ende bestimmt so rein. Okay, danke. Gut. Eine Frage mit Krieger. Ja. Und zwar, das hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber so als Quirat hätte ich dann schon mal eine Frage. Gibt es denn Motive, die sich in diese Richtung bewegen, was Plakate anbetrifft? Oh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich nur, das weiß ich überhaupt nicht. Wir haben auch nicht einmal bisher hier über Plakate gesprochen, weil das so ein Ding ist, das wird irgendwo ausgekungelt. Und zwar seit einem Jahr. Zwischen dem Wahlkampfkoordinator, zwischendrin gegründeten SG-Kampagne und BTW-Strategie und wie viele auch immer gegründete Sachen es da gab. Ich glaube, der Kungler war da fast überall mit drin. Der Sebastian Nerz, glaube ich, der verantwortliche Bundesvorstand für solche Sachen. Ich weiß, dass viel über die SG-Gestaltung auf Bundesebene gelaufen ist, was also nicht nur rein gestalterisch war, sondern die haben ja hinterher auch, glaube ich, so Sprüche abgestimmt und. Ich kann es dir leider nicht sagen. Also Stand der Dinge ist, dass das Ganze auch über Liquid Feedback und solche Dinge gelaufen ist und gerade die Spruchgeschichte mit 1500 Beteiligten am Sonntag abgeschlossen worden ist. Und die Mailingliste, worüber das Ganze läuft, ist die Strategie BTW Mailingliste. Und ansonsten ist es aber alles sehr öffentlich gewesen. Man muss aber halt in die richtigen Richtungen schauen dafür. Okay, es wäre halt bloß wichtig gewesen, darauf eine Antwort zu finden. Alleine hier in Köln zum Beispiel reden wir von 175.000 homosexuellen Einwohnern und das ist schon eine riesen Zielgruppe. Und andere Parteien wie die Grünen oder die Linken plakatieren vornehmlich da, wo sich diese eben treffen, auch mit solchen Motiven. Kleiner Hinweis. Wenn ich mal ganz kurz dazwischen gehen kann. Erstmal hallo, hier Andreas Mertens. Ich rede gerade über das Pad von Nixos mit. Es gab bis zum 27. dann eine Umfrage zu den Sprüchen für die Plakate auf Bundesebene. Und da waren auch ein paar dabei, die dieses Piratenthema auch mit bei hatten. Und auch unter anderem auch dieser Klassiker, ich will so lieben, wie ich bin. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber das wurde dann halt nach mehreren Kategorien aufgeschlüsselt und wird dann entsprechend, weil bis zum 5.5. war, glaube ich, dann die Phase mit den Previews und dann kann man dann gucken. Insgesamt sollen es 16 Motive geben am Ende und es besteht weiterhin die Möglichkeit, noch auf Landesebene Motive zu machen, ergänzend dazu, die man auch zu dem gleichen Preis, günstigen Preis bekommt, wenn man 2400 Plakate oder mehr nimmt. Genau. Bei den Sprüchen sind solche, ich sag mal, Spezialthemen nicht hoch gewotet worden. Also die höchsten Punkte hatten jeweils so um die 500 plus 1 Bezeichnungen oder eben Votings. Und da sind aber mehr oder weniger so die Standardsprüche drin, die wir aus dem NRW-Wahlkampf auch schon kennen und ähnlich. Ja, also ich frage auch deswegen. Am 10. Mai bin ich in Berlin und zwar im Rathaus Charlottenburg. Da sind viele Politiker aus dem Bundestag eingeladen und ich als Pirat. Da geht es genau um diese Themen und auch der Umgang der Parteien damit. Und da wäre es für mich gut gewesen, wenn ich wüsste, dass es da Motive gibt und dass wir uns da auch im Wahlkampf engagieren. Also so Motive wie zwei Frauen, ein Kind und oben steht Familie oder irgendwie sowas. Weil dieses eine Plakat, was damals dieses Thema angesprochen hatte, das war ja ein Gesicht gewesen und dann der entsprechende Spruch kam in der Community eher grenzwertig an, um es mal nett auszumalen. Ganz kurz ein. Ich würde mich jetzt verabschieden, bedanke mich bei allen, die da waren. Wir haben noch zwei Aufnahmen laufen, vielleicht können die auch dann beendet werden, es sei denn. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter. @Krähennest mit AE.